Lasst ihr mich Afrika? Ich liebe Deutschland. Was kümmert mich der Nahe Osten? Steht er auch im Brand? Warum sollen wir für andere unser Komfort krank riskieren? Warum möchte Soldaten irgendwo ihr Leben verlieren? We'll be right back. aus dem hohen Norden, die Erben Odinskrieger. man immer bekam, von der Vergangenheit erzählte. Dann und wann erzählte uns von einem Land so reich, einer Volksgemeinschaft, alle waren gleich. Ein Volk, ein Land, eine Nation, halte es durch Deutschland damals schon. Er war zwar alt und mit weißem Haar, doch stand er treu zu dem, was einst ihm heilig war. Denn seinen Glauben hat er niemals verloren. Er hatte einen Eid auf die Sache geschworen. An diesen Eide war er bis zuletzt gebunden. Lag auch sein Traum am Boden, zerstückelt und geschunden. Ein Volk, ein Land, eine Nation, halte es durch Deutschland damals schon. Und es kam die Zeit und es ging mit ihm zu Ende, doch hoffte bis zuletzt doch noch auf die Wende. Dann war es soweit, die Krankheit warf ihn nieder, seine letzten Worte waren: Deutschland kommt wieder! We'll be right back. Schuld und Scham. Ich liege im Sterben. den Stempel aufgedrückt. Doch bald verliert sich diese Spur. Wenn ihr nicht endlich aufwacht und handelt, gibt's keine Rettung für mich. Dann erinnere dich an meine Worte und dann weine über mich. Ja, ich liebe mein Land, du altes und du schönes Land, voll Stolz und Tradition. Ich